Bitte. Erbherz maximal auf Sunshine live. Wir sind auf der Bühne bei Nature One 2002 auf dem Open Air Floor und neben mir ist Tom Bex. Und Tom hat ja vorhin schon vom Hellen ins Dunkle aufgelegt. Ja, das macht ja, glaube ich, aber auch Spaß. Du bist auch schon so, na, ich will ja fast schon sagen, Nature One Resident. Ich glaube, so ganz ohne kann man gar nicht mehr, wenn man hier mal gespielt hat, oder? Ja, es ist immer geil. Also ich freue mich auch jedes Jahr wieder aufs Neue, wenn ich hier spielen darf, weil es ist einfach, ja, für mich einer der, eigentlich fast der Highlight des Jahres, muss ich sagen, weil sowas gibt es einfach in Deutschland so wenig. So richtig geile Open Airs, geil organisiert, mega voll, ja, das ist ja halt ein Garant dafür, dass es schon gut, dass es gut wird, ja. Man sieht es ja auch am Line-Up, also nicht nur auf dem Open-Air-Floor hier, wo morgen ja auch noch Picotto, Timo Maas, Tom Novi sind heute Abend, jetzt übrigens gleich Paul van Dyk, Chicks on Speed, du selbst vorhin, Blank & Jones und, der Century Circus mit heute Abend Sven Feld, mit Rush, morgen mit Richie Horton, mit Chris Liebing und. Es ist ja auch der House of House-Floor mit Farley Jackmaster Funk, einer der Erfinder der Hausmusik sozusagen. Es ist ja wirklich überall, auch mit den ganzen Clubs rundherum, eine einmalige Sache, glaube ich, auch in Europa. Ich kenne sowas nicht vergleichbar. Ja, ist halt super geil, wenn da ein bisschen Abwechslung auf den Floors ist. Also ich begrüße sowas auch immer, auch wie eben Chicks on Speed. Es war ja schon fast Rock'n'Roll irgendwie, hat zumindest so einen kleinen Touch davon gehabt. Und ja, auch mit mir vorhin, ich hätte eigentlich vielleicht eher in den Century Circus gehört vom Sound, aber das passt schon. Also ich denke, es ist gut, den Leuten einfach verschiedene Styles darzubringen. Und ich meine, das Line-Up ist wie jedes Jahr eigentlich hochkarätig. Ja, du hast ja auch einen Volltreffer gelandet und vor allen Dingen hat man dich mal am Mikrofon gehört. Das kannte ich gar nicht von dir. Ach, also ich meine, wenn so viele Leute da sind und wenn es so rockt und Spaß macht, dann bin auch ich mal am Mikrofon. Das muss ich, glaube ich, auch mal morgen probieren, aber wobei ich mich ja bis zurückhalten wollte eigentlich. Aber ich sag einfach, wenn man sowas mal erlebt hat wie Nature One, wir erzählen es jetzt im Radio, für die vielleicht noch nicht da waren, überall gab es so einen kleinen Rückgang in der Clubszene, bei Love Parade war ein ziemlicher Einbruch und hier gibt es eine Steigerung, dieses Jahr werden wieder mehr Leute erwartet. Wie erklärst du dir das? Ja, ich meine, ich hoffe, dass es wieder noch mehr sind dieses Jahr. Ich denke, dass es gerade dieses Jahr ganz speziell, merkt man das sehr konzentriert, so auf die Hauptevents wie Time Warp, Mayday, Nature One, Sonne, Mond und Sterne und so Events. Es bündelt sich mehr, wenn die Leute haben einfach nicht mehr so viel Geld, um wegzugehen. Der Teuro holt uns in jeder Lebenslage ein und denke ich mal auch hier. Und die Leute gehen auf die Events, wo sie wissen, da kriegen sie was geboten. Da sind alle DJs auch wirklich da. Jeder geht da hin und da sind dann alle auch am Start. Ja, alles andere lässt leider so ein bisschen nach, aber ja, man kann es verstehen. Die Eintrittspreise sind teilweise irreal, meiner Meinung nach, die für so Partys verlangt werden. Und hier, die Leute bezahlen zwar auch viel Geld, aber sie haben alles, ja, was im Moment eine Menge geboten eben. Ja, genau. Tom, erstmal schön, dass du da warst. Demnächst auch mal hoffentlich wieder im Studio. Was machen die neuen Produktionen nochmal ganz schnell? Neue Airwax kommt jetzt raus, heißt Underground. Die wird so, denke ich mal, jetzt irgendwann im August auf Vinyl kommen. Und die neue Tom Wax ist in Arbeit, wird My Definition heißen. Und eine Seite davon ist, also ein Mix ist schon fertig. Der Rest wird jetzt noch fertig gemacht. Denke, kommt so Mitte, Ende September raus auf Vinyl. Okay, dann drück mir mal die Daumen, weil morgen werde ich meine neue Single testen. Man weiß ja immer nie, was dann wirklich mit einer Single hinterher passiert. Ich wollte noch was sagen, Microbots. Die letzte. Ja, habe ich gesehen, dass du die spielst. Kompliment, also gefällt mir mit jedem Mal besser. Ich habe sie auch im Koffer, mal sehen, was morgen passiert. Ja, cool, freut mich. Alles klar. So, und jetzt, liebe Leute, endlich mal wieder nach langer, langer Zeit, nach 5 Jahren wieder bei Nature One 2002 und auch endlich wieder bei Maximal. Ihr habt es vorhin von Paul selbst gehört. Wir werden eine Sendung direkt aus den Studios in Berlin machen von Paul van Dyk. Das wird dann eine Spezial-Paul-van-Dyk-Nacht werden mit Maximal. Das wird auch noch dieses Jahr passieren. Mit Westman haben wir das Gleiche noch vor und Timo Maas hat auch schon ja gesagt, also warum nicht auch mal bei euch? Lass uns drüber reden, Tom. Mal altes Material auspacken von ganz früher, von Anfang bis heute. Und deswegen kurz und schmerzlos, damit ihr ihn nicht verpasst, die nächsten eineinhalb Stunden für euch, Paul van Dyk. Danke, Tom. Bitte. Der 1 Maximal mit Tilman Uhrmacher. Sunshine Live. Wir sind unter euch.

Sunshine. Sunshine Live. Wir sind unter euch. We'll be right back. Tillmann Uhrmacher. Sunshine Life. Wir sind unter euch. So ist es. Erik ist auch noch bei mir, weil Erik von Sunshine Life, Erik SSL, wird ja natürlich auch noch nachher noch ein bisschen übernehmen ab 4 Uhr, wenn ich drüber Energy auflege. Und Du bist, glaube ich, immer ein bisschen rumgelaufen, Erik, auf dem Gelände. Was hast du denn alles gesehen? Ich meine, jetzt wollen wir es auch mal wissen, oder? Ja, also Century Circus ist natürlich richtig fett. Da wird jetzt demnächst Sven Fed auflegen, um 2, glaube ich. Ja, da geht's ab. Und man muss das echt sagen, also ich glaube, Hardcore bekommt so ein leichtes Comeback im Augenblick. Also was bei Thunderdome los ist, ist unglaublich. Also du warst drüben und so richtig Hardcore wie in alten Zeiten, Paul Elstak-mäßig? Ja, also richtig. Also da wackeln wirklich die Wände und die Leute sind am Feiern. Das ist ohne Worte. Also richtig, richtig geil. Also müssen wir einmal kurz mal rüber marschieren, auf alle Fälle. Ich habe noch andere illustre Gäste da. Paul van Dyk ist noch auf der Bühne. Wir machen es auch kurz. Vielleicht mal ganz kurz dein Name für die Leute draußen. Hi, ich bin der Phil. Phil, pass auf, du hast während der Popcom eine ganz große Geschichte in Köln am Start. Da bist du mit involviert. Was genau geht in Köln ab auf dem Ringfest? Absolut. Es ist, glaube ich, am 19. August oder 18. August. 18., ne? Ja, eigentlich ist es der 16. bis 8. Oh, Entschuldigung. Freitag bis Sonntag. Und wir haben auf der Popcom Ringfest in Köln die Evian Bravo Bühne. Und da geht richtig was. Ja, was? Das will ich ja von dir wissen. So, wir haben 3 Tage Programm, bunt gefächert. Freitag ist halt nur Hip-Hop, hauptsächlich deutscher Hip-Hop, ein Topstar aus den USA, Afua. Dann Samstag 12 bis 18 Uhr Charts rauf und runter. Ab 18 Uhr Dance House Techno. Und wer wird dabei sein? Nennen wir ein paar Namen. Ja, so unter anderem DJs at Work, Brooklyn Bounce, DJ Quicksilver, DJ Hooligan, Sash, Mark O. und so weiter. Also alles, was Rang und Namen hat, und es wird eine richtig fette Party. Also, das könnt ihr euch schon mal gleich merken. So ein kleiner Tipp am Rande für den 16. bis 18. August. Nicht nur Mixery Castle auf der Burg in Kusel, wird auch eine ganz fette Veranstaltung, auch 3 Tage lang. Ist aber ganz woanders, von daher auch keine Konkurrenz. Weil ihr seid in Köln und Popcom ist Popcom, Ringfest ist Ringfest. Da muss ich nicht viel zu sagen. Kostet kein Eintritt, kann man einfach hingehen und Spaß haben. Absolut null Eintritt. Kommt vorbei, Leute, ihr werdet ein Riesenfest erleben. Die Stimmung ist tierisch und alle sind gut drauf. Wir freuen uns auf euch und let's party on. Also, und wenn ihr da irgendwie Probleme haben solltet, ja, habt keinen gescheiten Platz, seht nicht richtig, Mikrofon schnappen, Phil ausrufen, sagen, hey, auf die Fresse, ich will jetzt mal dahin. Alles geht schon. Alles klar, Phil. Also, 16. bis 18. August. Erik, du willst auch noch was? Ja, ist übrigens völlig egal. Also, Sunshine Live ist sowohl auf dem Ringfest als auch auf der Mixery Castle. So. Ja, also, Sunshine Live ist bei beiden Events, von daher seid ihr sowieso versorgt. Perfekt, siehst du mal. Und jetzt gibt es natürlich noch ein paar Minuten Paul van Dyk, dann kommt die Nature One Inc. Hymne und dann wird um circa 14:45 Westbam bei uns hier am Ü-Bahn sein. Und wenn ihr richtig Party wollt, RPA1. Maximal auf Sunshine Live. Genau so sieht's aus. Das wollte ich noch dazu sagen. We'll be right back. We'll be right back.